Hi, hi, hi, hi, good morning. Hallo, hallo, hallo, guten Morgen. Now we come to verse 34. Jetzt kommen wir zu Vers 34. I think I'm simply gonna skip verse 34 and verse 35. Ich denke, ich werde Vers 34 und 35 einfach überspringen. Where it talks about the women have to be quiet. In denen es darum geht, dass die Frauen still sein müssen. All right, let's just ignore that. Okay, lass sie uns einfach ignorieren. I can already hear the people shout, no, Reinhard, talk about it. Ich kann die Leute schon schreien hören, nein, Reinhard, sprich darüber. So, verse 34. Also Vers 34. The women should be respectfully silent during the evaluation of prophecy in the meeting. Die Frauen sollen bei der Beurteilung der Prophetien in den Versammlungen respektvoll schweigen. They're not allowed to interrupt, but are to be in a support role as in fact the law teaches. Sie dürfen nicht unterbrechen, sondern sollen eine unterstützende Rolle einnehmen, wie es auch das Gesetz lehrt. You see, the Passion already expresses it so much clearer. Siehst du, dass die Passion es schon viel klarer ausdrückt? He doesn't simply say the women should be quiet in church meetings. They cannot say anything. Sie sagt nicht einfach, dass Frauen in Gemeindetreffen ruhig sein müssen und nichts sagen dürfen. If that's what he said, he would have contradicted himself when he said everybody can prophesy. Hätte Paulus das gesagt, hätte er sich mit dem Satz "Jeder kann prophetisch reden" selbst widersprochen. You know, it's funny that people are such experts and take one verse out that they want to say something and they make it say something. Es ist schon lustig, dass Leute Experten darin sind, einen Satz herauszunehmen, dem sie eine Bedeutung zuschreiben und der dann für sie genau das aussagt, was sie wollen. Women be quiet in church, we males dominate. Frauen seid in der Gemeinde still, wir Männer herrschen. Of course not. Natürlich nicht. First of all, remember. Erstens, erinnere dich. In the whole context, he kept emphasizing that everybody can flow in the gifts. Im gesamten Kontext betonte er immer wieder, dass jeder in den Gaben fließen kann. So, this cannot mean that women cannot speak in church. Es kann also nicht bedeuten, dass Frauen in der Gemeinde nichts sagen dürfen. He told them that they should be continually pursuing to be used in the gift. Er sagte ihnen, dass sie ständig danach streben sollen, in den Gaben gebraucht zu werden. Er schrieb diesen Brief an die Gemeinde, nicht an die Männer der Gemeinde. So, look, here's what happens. Schau, was passiert. Remember, he did not write this to the Ephesians, nor to the Galatians, nor to the Colossians, nor to the Philippians. Denk daran, er schrieb diesen Brief nicht an die Epheser, Galater, Kolosser oder Philipper. He wrote it to fix a problem that was there, and he corrected the problem. Er schrieb das, um ein vorhandenes Problem zu beheben und es zu lösen. And we went through verse by verse to see what we can learn from that. Und wir sind das Vers für Vers durchgegangen, um zu sehen, was wir daraus lernen können. In the culture of Corinth. In der Kultur von Korinth. The women sat at the other side of the room from the men. Saßen die Frauen auf der anderen Seite des Raumes, wie die Männer. And when they didn't understand something, they constantly interrupted. Und wenn sie etwas nicht verstanden, dann unterbrachen sie ständig. That's why he said, when the prophet is evaluated, they are not allowed to interrupt. Deshalb sagte er, dass sie nicht unterbrechen dürfen, wenn eine Prophetie beurteilt wird. Look at the very next sentence, it's all one context. Schau dir den nächsten Satz an, es ist alles ein Zusammenhang. If they want to inquire about something, let them ask their husbands when they get home. Wenn sie etwas nachfragen wollen, sollen sie ihre Männer fragen, wenn sie nach Hause kommen. For a woman embarrasses herself when she constantly interrupts the church meeting. Denn eine Frau bringt sich in Verlegenheit, wenn sie die Gemeindeversammlung ständig unterbricht. So the very fact that he doesn't say this to anybody in any letter, only to the Corinthians, we understand it was a problem in Corinth. Die Tatsache, dass er das sonst in keinem Brief und bei keiner anderen Gemeinde, sondern nur bei den Korinthern erwähnte, ist, dass er verstand, dass es dieses Problem nur in Korinth gab. Remember, the letter was written through teaching to fix a problem that they had in their church meeting. Denk daran, dieser Brief wurde geschrieben, um anhand der Lehre ein Problem in ihren Gemeindeversammlungen zu beheben. So the women were constantly shouting across to try to figure out what was being said and constantly interrupted, and that was embarrassing. Die Frauen riefen also ständig dazwischen und versuchten herauszufinden, was gesagt wurde und unterbrachen den Sprecher die ganze Zeit, und das war beschämend. So basically Paul is saying, guys, let's have order, don't shout out. Im Grunde sagt Paulus, lasst uns Ordnung halten und hört auf, dazwischen zu rufen. If you don't understand the prophetic evaluation, when you go home, just talk to your husband, he'll explain it to you. Wenn ihr die prophetische Beurteilung nicht versteht, dann sprecht zu Hause mit euren Männern, sie werden es euch erklären. You know, if you take this verse and establish a doctrine that women have no voice in the church, you're violating scripture. Wenn du auf diese Bibelstelle eine Lehre aufbaust, dass Frauen in der Gemeinde nichts sagen dürfen, dann schändest du die Bibel. Yet that has happened over and over and over again. Dennoch wurde das wieder und wieder getan. If Paul would write the same letter today to you or to your church, you know, think about it. Denk mal darüber nach, wenn Paulus diesen Brief heutzutage an dich oder deine Gemeinde schreiben würde. He would address it in a way that it needs to be said exactly in your situation. Er würde das ansprechen, was in deiner konkreten Situation nötig wäre. And that's what he did exactly in Corinth. Genau das tat er in Korinth. So no way did he ever teach male chauvinism. Er lehrte also in keinster Weise männlichen Chauvinismus. Never. Paul did not teach it and Paul never did ever promote that. Niemals. Paulus lehrte das niemals und förderte es auch nicht. He promoted order and harmony and not confusion. Er förderte Ordnung und Harmonie und nicht Chaos. You know, oh, Paul even worked with women. Paulus arbeitete sogar mit Frauen. And he learned from Jesus, who also walked around with women all the time, and they served him. Und er lernte von Jesus, der auch die ganze Zeit mit Frauen unterwegs war und die ihm dienten. I mean, in the Jewish culture, a Jewish man would never go publicly with his own wife. In der jüdischen Kultur würde ein Mann nicht mal öffentlich mit seiner eigenen Frau herumlaufen. Yet Jesus always gave the women honor; they were always with him, and he was male. Dennoch ehrte Jesus die Frauen immer und sie waren bei ihm, obwohl er ein Mann war. And Paul was only giving the women simple instruction to keep order and to avoid confusion. Paulus gab den Frauen nur einfache Anweisungen, um Ordnung zu wahren und ein Durcheinander zu vermeiden. Because God loves when everybody's edified, not when everybody's confused. Denn Gott liebt es, wenn jeder erbaut wird und nicht, wenn alle verwirrt werden. So, if you are a woman who is listening to me, wenn du also eine Frau bist, die mir zuhört, go prophesy. Dann geh und weissage. Go teach the others. Geh und lehre die anderen. Let the gifts of the Spirit flow through you. Lass die Gaben des Geistes durch dich fließen. Just do it in the right way, which is a spirit of humility, a spirit of order, a spirit of harmony, and not in a spirit of confusion. Tue es einfach auf die richtige Weise, also mit einem Geist der Demut, der Ehre und der Harmonie und nicht in einem Geist der Verwirrung. And if you're listening to me and if you're male, und wenn du mir zuhörst und ein Mann bist, and if you've used this Bible verse to control women, please will you stop doing that? Und du diesen Bibelvers verwendet hast, um Frauen zu kontrollieren, würdest du dann bitte damit aufhören? Let them prophesy and let the gift of the Spirit flow through everybody so the whole body can be edified. Lass sie prophetisch reden und lass die Geistesgaben durch jeden fließen, damit der ganze Leib erbaut werden kann. See you tomorrow. Bis morgen.